Kundgabe 5657. Empfangen durch Bertha Dudde am 21.04.1953. Warum das Evangelium nur Liebe lehrt. Tieferes Wissen. Feuer der Liebe strahlt Licht der Weisheit aus. Mein Wille ist das Erfüllen der Liebegebote, weil dieses allein euch das geben kann, was euch mangelt. Ihr seid völlig ohne Wissen in das Erdenleben getreten, und ihr werdet dieses genauso ohne Wissen verlassen, so ihr meiner Liebegebote nicht achtet. Denn was ihr euch an Verstandeswissen aneignet, das ist nicht als Wissen anzusprechen, so wie ihr in das jenseitige Reich eingeht, wo allein nur die Liebe gewertet wird und sonach auch nur das Wissen, das euch ein Liebeleben eingetragen hat. Denn ihr müsstet bedenken, wissend sein heißt, in vollster Erkenntnis zu stehen über euren Anfang und eure Bestimmung. Dieses Wissen ist verstandesmäßig nicht zu gewinnen, wohl aber durch ein Leben in uneigennütziger Nächstenliebe, weil die Liebe das Feuer ist, das Licht ausstrahlt, also klarstes Erkennen aller Dinge, sowohl der geistigen als auch der irdischen Welt und ihrer Zusammenhänge mit dem Schöpfer der Unendlichkeit. Es kann euch kein Licht gegeben werden ohne Liebe, weil von dem Feuer der Liebe erst das Licht ausgeht. Ihr werdet aber erst selig sein, so ihr im Licht steht, so ihr wisset um alles. Denn diese Erkenntnis ist ein Zeichen des Zusammenschlusses mit mir, der ich euch diese Seligkeiten bereiten will. Die Liebe aber sichert euch den Zusammenschluss mit mir, denn die Liebe bin ich selbst von Ewigkeit. Ich will euch an mich ziehen. Ich will euch ewiglich selig machen. Ich will euch Licht geben. Also kann ich euch nur eines raten, in der Liebe zu leben. Und darum gab ich euch die Gebote der Liebe zu mir und zum Nächsten, weil, so ihr diese erfüllet, ihr selbst euch die Seligkeit bereitet, weil ihr dann in den Liebestromkreis eintretet, der euch Licht gibt, Erkenntnis, ein reiches Wissen, das sich steigert, je tiefer in euch die Liebe wird und daher auch eure Seligkeit ständig vermehrt. Wie sich im geistigen Reich diese vermehrte Seligkeit äußert, ist euch, die ihr noch auf Erden wandelt, nicht fasslich zu machen. Auf Erden aber könnet ihr schon in strahlendstem Licht stehen, also in einer Erkenntnis, die euch weit über eure Mitmenschen hinausheben kann, die ihr aber nicht denen vermitteln könnet, die nicht gleich euch leben, auf Erden, das heißt, in ständigem Liebe wirken. Denn die Erkenntnis ist nicht zu übermitteln, sie muss selbst gewonnen werden durch die Liebe. Verstandeswissen wohl kann übertragen werden, es kann übernommen werden und weiter ausgebaut, aber Verstandeswissen ist wertlos für die Ewigkeit. Erkenntnis aber ist geistiges Wissen, Klarheit über Dinge und Zusammenhänge, die irdisch nicht erforscht und bewiesen werden können, die aber erst das wahre Leben ausmachen, die unvergänglich sind und ihren Wert behalten, ewiglich. Ein geistiges Wissen wird niemals angenommen von einem Verstandesmenschen, der nicht in der Liebe lebt, denn ihm mangelt das Licht und er erkennt darum nichts, weil er im Dunkel wandelt. Dagegen ist der Geist eines Menschen erhellt, der in Liebe wirket, auch wenn sein Verstand nicht scharf ist und er darum wenig Beachtung findet bei seinen Mitmenschen. Und dieses Licht wird nimmermehr verlöschen und auch im geistigen Reich seine Strahlen aussenden. Er wird stets geben können, weil er besitzet. Und darum lehret das Evangelium nur Liebe. Ich selbst gab den Menschen den Weg an, der zu mir führt, zum ewigen Licht. Ein Verkünden tieferer Wahrheiten wäre völlig nutzlos gewesen, weil diese eben nur die liebewilligen Menschen begriffen hätten, während sie die anderen nur verwirrt und unfrei gemacht und doch niemals Anklang gefunden hätten, also ganz zwecklos den Menschen ein solches Wissen zugeleitet worden wäre, was sie selbst aber jederzeit gewinnen konnten, wenn sie nur meine Liebegebote erfüllten. Keinem Menschen wird ein Wissen vorenthalten, das er begehrt. Menschen, die ohne Liebe dahin leben, begehren aber niemals das rechte Wissen. Sie fürchten die Wahrheit und wollen sie nicht hören und können daher auch niemals solche empfangen, bis sie sich wandeln zur Liebe, die auch eine Wandlung ihrer Kenntnisse zur Folge hat. Ohne Liebe aber gibt es keine Helligkeit des Geistes. Ohne Liebe gibt es kein Wissen, das der Wahrheit entspricht. und ohne Liebe wird niemals die reine Wahrheit erkannt und daher stets abgelehnt, was geistige Finsternis bedeutet. Amen.